hatten uns und davon fiel. Die Jahre verflogen ohne Zwang und Ziel. Es konnte nicht für immer sein. Wir hatten dies und belogen die Zeit. Als der Abschied kam, die Trauer gewann, sagtest du, ich weiß, was bleiben kann. Da, wo es dich gibt, findest du auch mich. Gleich wie fern du von mir. Geheime Tür, ich klopfe schon mal an und bin bald bei dir. Und wie in Kindertagen fühl ich mich ganz tief in dich hinein, denn das Herz kann verstehen, was Augen niemals sehen. Zaubernde